Aufgabe 8. Guten Morgen. Eine Durchsage für alle Schüler. Ab morgen wird im mittleren Treppenhaus gearbeitet. Die Wände werden gestrichen. Alle Schüler, die ihre Klassenzimmer im ersten oder zweiten Stock haben, müssen deshalb den Eingang und das Treppenhaus im Norden an der Beethovenstraße benutzen. Das mittlere Treppenhaus bleibt eine Woche gesperrt. Der Haupteingang am Königsplatz bleibt geöffnet.